WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, fast pünktlich melden wir uns heute zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht heute. Wir können uns über alles unterhalten, über das ihr gerne mit mir reden oder diskutieren wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer, 28 Jahre alt und er heißt Peter. Hallo Peter. Ja, hallo Domian. Hallo Peter. Um was geht's? Und zwar, ich habe heute etwas von meiner Freundin erfahren. Das hat mir ja sozusagen den Boden unter den Füßen weggerissen. Und das war heute Abend erst und ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Sie ist, also zu der Situation, ich bin gebürtiger Deutscher, deutsche Eltern, alles groß und blond. Mhm. Und sie ist türkischstämmig. Ihre Eltern sind vor ungefähr 20 Jahren hierher gekommen, also noch vor ihrer Geburt. Sie ist 19. Ja. Sie ist in Deutschland geboren. Mhm. Und sie hat aber immer gemeint, das könnte Stress geben mit ihren Eltern und deshalb sollten wir uns lieber noch heimlich treffen. Wir haben uns auch kennengelernt auf so einem, also ich erzähle einfach, wie es... Ich frage zwischendurch mal so ein bisschen, da wird es noch klarer. Wie lange seid ihr zusammen? Wir zusammen jetzt so seit 4 Monaten. Ach so, so frisch. Mhm. Ja. Mhm. Ja, doch schon. Okay. Und kennengelernt, ja, wo habt ihr euch? Auf so einem Fan-Treffen. Ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt zu ihrem Schutz auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber es war auf jeden Fall ein... Okay, das reicht auch aus, auf irgendeinem Fan-Treffen. Kulturelles Fan-Treffen. Ja. Und deshalb dachte ich, okay, sie ist zwar eine Türkin, aber sicherlich... brauche ich mir da über Integration keine so Gedanken machen, weil wenn sie auf so ein Treffen geht und auch gelassen wird von ihren Eltern, ist alles klar. Und sie hat aber trotzdem immer gesagt, nee, das gibt Stress mit meinen Eltern und deshalb sollten wir uns nur heimlich treffen. Wo habt ihr euch dann immer getroffen? Bei mir. Okay. Bei mir. Sie hat dann erzählt, sie ist bei einer Freundin. Mit Jungs treffen darf sie sich nämlich, das ist so tröpfchenweise immer rausgekommen, ich musste erst viel nachfragen. Mit Jungs treffen darf sie sich sowieso nicht. Ja. Hatte sie denn schon einen Freund vor dir gehabt? Nein, auch nicht. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Und jetzt habe ich nämlich auch so meinen Frust so ein bisschen nämlich gegenüber meinen Arbeitskollegen heute mal geäußert. Und die meinten, das kann nicht sein, du bist ein erwachsener Mensch, du musst jetzt mal mit den Eltern reden. Mhm. Und dann habe ich, weil sie aber immer nur sagte, es gibt Stress. Und dann habe ich heute sie mal in die Situation gebracht und habe so ganz konkret eine Situation in so einem Beispiel gebracht und hast gesagt, angenommen, deine Eltern sehen uns und sagen, du, wir haben gesehen, dass du dich mit einem großen blonden Deutschen getroffen hast und ihr habt euch geküsst und dann sag ich, was würden deine Eltern dann sagen, wie geht das weiter? Mhm. Und da meinst du, nee, ein Gespräch würde es gar nicht geben, sobald die das sehen, und speziell der Vater, dann würde der mich umbringen. Er würde dich umbringen? Sie. Er würde sie umbringen, nur dich. Seine eigene Tochter. Er würde seine eigene Tochter umbringen, wenn... Ich hab ihr gesagt, das kannst du so nicht sagen. Das, ich habe sie nicht ernst genommen, muss ich ehrlich sagen. Und dann, aber wir sind dann auch so wirklich die Tränen gekommen und sie hat gesagt, das ist wirklich ihr Ernst. Und ich soll ihr doch bitte glauben. Aber Peter, ich bin gerade etwas erstaunt über dein Erstaunen. Wir haben doch immer wieder schon in den letzten Jahren solche schrecklichen Geschichten gehört. Ja, aber man glaubt immer, ich zumindest glaube, hat immer ans Gute geglaubt sozusagen. Und wir sind im Jahr 2014. Tja. Ich muss auch sagen, ich habe mir, sicher kennst du auch diesen Film Gegen die Wand, den habe ich mir extra angeguckt, als das so ernster wurde mit ihr. Und da ist das ja auch so ähnlich. Und da dachte ich, ich konnte es auch kaum glauben, dass da auch so... Jetzt hat sie das so klar ausgedrückt und du hast keinen Zweifel daran, dass sie das sehr ernst meint, wenn sie es so sagt. Die hat schon immer, auch wenn wir persönlich darüber gesprochen haben, die hatte schon immer kann ich dir sagen, ehrliche Angst in ihrer Stimme schon immer gehört. Das glaube ich. Aber heute hat sie es mal so ganz krass und konkret ausgedrückt. Was bedeutet das jetzt für eure Beziehung? Und das weiß ich eben nicht. Weil Weil ich habe dann auch gleich gesagt, sobald ich ihr dann geglaubt habe, habe ich mich auch dafür entschuldigt, dass ich sie dann in solche Gefahr bringe im Prinzip. Weißt du, wir beklagen immer zu Recht, ich sage mit drei dicken Ausrufungszeichen zu Recht, den Rassismus unter Deutschen. Aber den Rassismus gibt es unter muslimischen Menschen genauso, uns Deutschen gegenüber. Das ist genau sowas. Das muss man auch offen aussprechen. Und das ist eine Schande. Beide rassistischen Äußerungen sind eine ungeheure Schande, finde ich. Für beide Völker, für beide Glaubensrichtungen oder Kulturrichtungen oder weiß ich was. Was sagt sie denn, wie sie sich das jetzt vorstellt? Ja, sie sagt, sie will das ja so. Es hat mir so leid getan, dass ich irgendwie sozusagen in Lebensgefahr bringe, aber. Wie groß ist die Familie? Gibt es. Also, ihre, mit der ganzen Verwandtschaft, die sagt, das reicht, um ganze Seele zu füllen, aber die engste Familie, sie hat nur eine Schwester, eine kleine Schwester und die Eltern im Prinzip. Ach so. Im Haus. Wie ist denn die Mutter gepolt? Wie ist die drauf? Lockerer. Viel lockerer, aber die hat Angst vorm Vater. Genau. Das heißt, solche Geschichten habe ich hier nur auch schon in Massen gehört, zu Mass gehört, zu Hauf gehört. Ja. Dass die armen Mädels, die aus türkischstämmigen Familien kommen, oder die jungen schwulen Männer, die aus den Familien kommen, wenn sie ihr Leben leben wollen, mindestens den Bruch mit ihrer Familie in Kauf nehmen müssen, wenn nicht eben Angst um Leib und Leben haben. Aber den Bruch mit der Familie müssen sie in Kauf nehmen. Und das ist so schlimm, weil die Familie ist einem ja wichtig. Ja. Ich finde auch, dass du da jetzt sehr behutsam vorgehen musst. Sie ist erst 19 Jahre alt, sie ist verliebt in dich. Und dann denkt man ja immer noch irgendwie ganz anders. Ist ihr die Tragweite und die Gefahr wirklich klar und bewusst? Daran zweifle ich ehrlich gesagt, weil sie ist. Ich habe das Gefühl, noch nicht wirklich also so reif, muss man ja auch noch nicht so hundertprozentig sein mit 19, aber dass sie da wirklich weitsichtig ist, bezweifle ich. Wie ist denn, ich meine, die ganze Sache ist erst 4 Monate alt, eure Beziehung. Ja. Wie ist denn dein Gefühlszustand zu ihr gegenüber im Moment? Ja, schon sehr stark, sehr stark. Also ich weiß. Groß verliebt. Ja. Also wir tun uns, sag ich mal, auch gegenseitig sehr gut. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, das ist immer noch so die Wolke 7 sozusagen. Aber die Frage ist jetzt wirklich, wie du dich weiter verhältst. Lässt du dich weiter auf die Beziehung ein mit all dieser Gefahr und unter Voraussetzung der großen Geheimnistuerei, was ja auch sehr nervig und belastend ist auf Dauer? Natürlich. Oder sagst du, das ist mir zu heikel. Ich möchte sie nicht in Gefahr bringen. Ich möchte auch mein ganzes Leben nicht verzerren dadurch. Ich gehe wieder zurück. Aber das ist natürlich eine Frage an jemanden, der verliebt ist. Das ist ja eine Wahnsinnsfrage letztendlich. Ja. Also ich denke da überhaupt nicht über mich nach im Prinzip, sondern nur darüber, was ich ihr antue. Ja gut, das ist ehrenwert, Peter, dass du so denkst. Aber dein Leben ist dadurch natürlich auch enorm verändert, wenn du dich weiter darauf einlässt. Das ist ja schon mal klar. Ich kann im Moment auch nur über sie nachdenken. Und das mache ich auch schon den ganzen Abend, aber ich komme da nicht weiter. Ich weiß nicht. Es gibt ja nur die beiden Möglichkeiten. Entweder wenn jedes Gespräch mit der Familie unmöglich ist, und offensichtlich ist das so, wie du es gerade geschildert hast, dann gibt es nur die Möglichkeiten, man zieht sich zurück, man lässt es sein, oder man geht auf volles Risiko und lässt es weiterlaufen, natürlich geheim, aber mit all den mit verbundenen Risiken. Irgendwie könnte es ja doch durchsickern. Ja. Ich kann dir da wirklich nichts raten, wieder, was da klug ist. Ich habe auch nicht unbedingt einen Rat erwartet, nur ich wollte das irgendwo echt einfach loswerden. Und ich muss sagen, ich habe auf eurer Website geguckt, da ist so eine Beratungsstelle ausgewiesen für bikulturelle Beziehungen. Können wir dir gleich auch noch, kann mein Psychologe dir gleich auch noch geben. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee, dass du dich da mal mit ähnlich Betroffenen auseinandersetzt und mal über die Strategien auch sprichst, wie die damit umgehen, was die machen, was man tun kann und so weiter. Ja. Deine Freundin geht hier noch zur Schule? Genau, ja. Ich kann da vielleicht noch ein kleines Beispiel erzählen. Sie hat auch sich neulich, war sie krank, hat sich die Hausaufgaben von einem Klassenkameraden geholt und eine kurze Zeit später hat bei ihrer Mutter das Telefon geklingelt und Ihre Mutter wurde darauf hingewiesen, dass sie besser auf ihre Tochter aufpassen soll, denn sie hat sich mit einem Jungen getroffen. Das heißt, es waren irgendwelche anderen Spitzel, die Sie beobachtet haben? Ja, da ist die ganze Gegend offensichtlich. Ja, also das sei für dich ja auch eine Warnung. Wenn man das schon rauskriegt, kann man euch auch rauskriegen. Ja. Und sie ist eben so jung, dass sie noch dass sie in der Familie wohnt. Sie ist noch Schülerin und sie kann auch nicht weg zur Zeit. Nee, leider im Moment noch nicht, nein. Also die Vernunft in mir sagt, geh zurück. Das Herz sagt, geh das Risiko ein. Also ich bin komplett hin und her gerissen, muss ich dir sagen. Komplett. Ja, soll ich sagen, ja. Gut, so, jetzt rufen wir dich nochmal an. Das heißt, mein Psychologe, der Peter, da kriegst du die Adressen und vielleicht hat er auch noch eine Überlegung. Und Gott, ich wünsche euch wirklich alles Glück der Welt. Danke. Es ist wirklich aber auch gut, dass du angerufen hast, um dieses, ich finde, dass man das alles immer und immer wieder thematisieren muss, dass das stattfindet, hier in unserem Land. Genau. Das ist eine Schande. Im Jahr 2014. Ja, das ist eine Schande. Peter, du legst auf, wir melden uns gleich. Alles klar. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Tim. Tim ist 24. Guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Tim. Tim, und was geht's bei dir? Bei mir geht es um eine Lebenslüge. Oh, deine Lebenslüge. Also ich habe eine Karriere aufgebaut auf gefälschten Zeugnissen. Was denn für eine Karriere? Ich bin jetzt Verkaufsleiter bei einem großen deutschen Discounter. Mhm. Und habe dafür mein Abiturzeugnis gefälscht und ein Bachelorzeugnis. Wahnsinn. Und habe eigentlich mittlere Reife gemacht und Ausbildung zum Bankkaufmann. Wie fälscht man denn ein Abiturzeugnis? Wie fälscht man ein Bachelorzeugnis? Ja gut, das ist ja ganz einfach im Prinzip. Ich habe mir die Zeugnisse von einem sehr guten Freund beschafft und habe die dann einfach abgeändert mit PowerPoint. Mhm. Ja. Und momentan ist halt die Sache so, dass ich damit nicht mehr leben kann. Das könnte ich auch nicht. Weil das schlechte Gewissen kommt doch raus. Ja, und du hast ja eine Straftat begangen, eine erhebliche Straftat, eine große Urkundenfälschung. Abgesehen das kommt noch dazu, auf jeden Fall. Das kommt dazu noch, abgesehen von der moralischen Schuld, die du da trägst. Ja, bei mir ist also die moralische Schuld ist für mich schlimmer, muss ich ehrlich sagen. Was hast du denn schon für Sachen durchgespielt in deinem Kopf, was du tun könntest? Ja, das ist halt jetzt eine ganz schwierige Situation, was man da machen könnte. Da rufe ich auch an, ob ihr da mir weiterhelfen könnt, ob ihr dafür mich Tipps habt. Wie lange liegt das jetzt eigentlich zurück? Wann hast du diese Sachen gefälscht? Das sind circa 2 Jahre. Mhm. Du hast Zeugnisse von anderen Leuten genommen. Das heißt, die wissen Bescheid. Im Prinzip nur von einem. Also nicht von anderen Leuten, sondern nur von einem. War das auch noch ein Top-Schüler? Das war auch noch ein Top. Das heißt, du in Anführungszeichen hast tolle und großartige Noten. Ja, natürlich, klar, weil sonst hätte es ja auch keinen Sinn gemacht. Hast du dem was? Wenn man sowas macht. Ja, hast du dem was bezahlt dafür? Nee. Aber der weiß Bescheid, dass du das gemacht hast. Er weiß Bescheid, auf jeden Fall, ja. Wie hat der denn reagiert, als du diese Bitte an ihn herangetragen hast? Sehr gelassen, weil bei uns ist halt ein sehr enger Freundeskreis und da ist das eigentlich jetzt nichts Außergewöhnliches. Also für mich damals war das auch nichts Außergewöhnliches, muss ich dir ehrlich sagen, was mich heute auch etwas erschreckt. Das erschreckt mich aber auch gerade. Das ist ja nun wirklich keine Kleinigkeit. Das ist ja nun nicht wirklich nicht Peanuts. Das ist eine große Sache. Ja, die Sache ist halt die, also es sind auch noch andere Personen, die in einer relativ hohen Position sind und die haben ihre Karriere auch ähnlich aufgebaut. Aus deinem Freundeskreis, Leute? Aus dem Freundeskreis, ja. Mhm. Und ich habe auch so das Gefühl, wie man ja auch in der Politik sieht, dass viele andere Leute auch in der Wirtschaft, die es noch gibt, klar. Ihre Karriere so aufgebaut haben. Wir schauen nur an die vielen gefälschten Doktorarbeiten. Aber darüber müssen wir ja gar nicht reden. Wir sind uns ja völlig im Klaren oder einig darüber, dass das nicht in Ordnung ist. Ja. A, dass es eine Straftat ist und B, dass es für den eigenen moralischen Weg ausgesprochen schädlich ist. Das kommt noch dazu. Also ich verurteile das natürlich, was du gemacht hast, aber ich finde es toll, dass du jetzt nach 2 Jahren sagst, ich kann damit gar nicht mehr leben. Das finde ich sehr gut. Das rechne ich dir schon mal hoch an. Du könntest ja auch einfach jetzt schweigen und alt werden damit. Ja, die Sache ist halt die, es ist nicht so einfach, weil auf der anderen Seite hast du natürlich einen tollen Job. Gerade als Verkaufsleiter bist du halt sehr hoch, bist du sehr angesehen, sagen wir es mal so. Und hast natürlich dann auch andere Vorzüge wie Geschäftswagen, ein super Gehalt. Und das würdest du in einem anderen normalen Job nicht verdienen können, was du dort verdienst. Das ist mir schon klar. Aber kannst du, wirst du denn den Anforderungen gerecht, ohne Studium und ohne die entsprechenden Kenntnisse? Das auf jeden Fall, ja. Also das ist ein, muss man sagen, ist eigentlich ein Witz, weil ein Studium brauchst du jetzt für diese Aufgabe auf keinen Fall. Also das würde auch jeder andere ohne ein richtiges Studium können. Du bist in einer leitenden Funktion, ne? So habe ich das verstanden. Genau, bei einem großen deutschen Discounter, also den Discounter kennt man auch. Ich meine, es gibt ja nur im Prinzip zwei großen. Naja, nun gut, ja, klar. Darf ich mal fragen, wie viel du verdienst im Monat? Im Monat sind es momentan circa 6.800 brutto. Ja, das ist natürlich schon fett. Und das ist jetzt, ja gut, das kommt immer auf die Sichtweise drauf an. Also ja, klar, für mich ist es in Ordnung. Ja. Und, aber das steigert sich noch so, dass du halt nach 4 Jahren mindestens 100.000 pro Jahr verdienst. Plus eben noch ein Geschäftswagen, Tankkarte, Handy. Also Tim, wenn ich du wäre, würde ich Tabula Rasa machen. Klare Verhältnisse schaffen. Okay. Und mit den Konsequenzen würdest du auf jeden Fall leben, weil du verlierst ja nicht nur deinen Job, sondern du verlierst ja auch die Welt, die du aufgebaut hast, mit allem, was dazugehört. Das muss man dann ausbaden. Mit dem Konsum und dann hast du natürlich auch noch strafrechtliche Konsequenzen. Ja, ich würde mir einen Anwalt an deiner Stelle nehmen. Ich würde über eine Selbstanzeige nachdenken, lass dich da beraten von einem Anwalt, wie man das geschickt macht, dass du sauber, sauber dastehst. Und ich würde mein Leben bereinigen. Du bist noch jung, du bist erst 24. Du kannst dein Abitur und deinen Bachelor noch locker in den nächsten Jahren machen und dann hast du es ehrlich in der Hand. Okay, aber du hast ja bisher dann vorbestraft. Das ist halt die Sache, womit ich momentan noch davon abhält, sagen wir es mal so. Ja, deswegen sage ich dir, du musst mit einem Anwalt reden. Das weiß ich nicht, wie das geht, wenn man Selbstanzeige erstattet und alles offenlegt, wie das dann zu handeln ist. Das kann ich dir nicht genau sagen. Da musst du du hast ja Geld, du kannst ja zu einem Anwalt gehen. Also die Möglichkeit gibt's nicht. Also da hat mich schon erkundigt mit dieser Selbstanzeige, so wie du es auch gesagt hast. Die Möglichkeit gibt's leider nicht. Das heißt, du wärst danach auf jeden Fall vorbestraft. Hast du mit einem Anwalt schon gesprochen? Ja. Ja, klar. Und dann ist natürlich die Karriere komplett im Eimer, weil wenn du erst einmal vorbestraft bist, jeder, der vorbestraft ist, weiß, dass du da wirklich keine Chance mehr hast danach. Und dann bleibt dir was für ein Leben bleibt da noch übrig. Ich habe das gar nicht gerade so richtig glauben. Hast du in der Tat mit deinem Fall ganz offen mit einem Anwalt geredet? Ja, also ich hab ihn halt gefragt, mal angenommen, wenn jetzt eine Person X Zeugnisse gefälscht hätte und er würde sich jetzt selbst anzeigen wollen. Also ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich diese Person X bin. Und habe ihn einfach mal so gesagt, mal angenommen, eine Person hätte das gemacht. Gut, ich meine, der Anwalt wäre jetzt bestimmt nicht gleich zur Polizei und hätte mich angezeigt, also davon gehe ich jetzt mal aus. Nein, natürlich nicht. Deswegen, weil er will ja auch Geld verdienen. Du hast jetzt nur in der Wenn-Form geredet. Deswegen, ich schlage dir vor, dass du wirklich einen vertraulichen Anwaltstermin machst und die Hosen runterlässt. Ja. Alles erzählst, was du gemacht hast, wann du es gemacht hast, wie du es gemacht hast und lass dich aufklären, wie wirklich konkret die Konsequenzen sind. Das ist der nächste Schritt, den ich dir dringend rate. Einen anderen Ausweg würdest du mir nicht raten, dass ich zum Psychologen gehe und vielleicht irgendwie damit leben lerne? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil dein ganzes Leben auf einer großen Lüge basiert. Und wenn du jetzt schon, was dich ehrt, wenn du nach zwei Jahren schon ein schlechtes Gewissen hast und dich das umtreibt, wie wird das erst in 10 Jahren sein? Und jetzt hast du noch eine Chance, dein Leben wieder irgendwie rumzureißen. Je älter du wirst, desto schwieriger ist das. Das wissen wir ja. Mann, also hast du aber was gemacht. Du würdest das auf jeden Fall so machen. Ja, ich würde so machen. Mit unangenehmen Konsequenzen. Denn ich würde so für mich denken, ich habe es mir eingebrockt und muss jetzt auch ausbaden. Ja, das ist halt wirklich verdammt schwierig, weil es fragt ja niemand mehr. Die eine Seite ist natürlich, es fragt auch niemand mehr nach diesen Zeugnissen nach. Es ja, ist ja. Irgendwie, also es ich bei weiß. Den Bewerbungen, auch bei den Unternehmen, es fragt wirklich kaum ein Unternehmen nach, ob die Zeugnisse original sind. Es hat sich nie jemand diesbezüglich erkundigt und wird es auch niemals tun, davon bin ich überzeugt. Aber Tim, nochmal gesagt, da hast du natürlich völlig recht, aber noch, ich wiederhole es nochmal. Dich scheint es ja sehr zu belasten. Ja. Und das finde ich gravierend und ausschlaggebend. Ich finde das ja auch toll, das ist auch ein guter Charakterzug, dass du dir da so Gedanken drüber machst. Deswegen musst du. Es geht mir danach besser? Ja, hundertprozentig. Also jetzt mal abgesehen von den materiellen Dingen, weil die materiellen Dinge 100 Pro. Stellen einen zufrieden. 100 Pro, weil das ein Akt des Mutes auch ist, das zu tun. Die Feigen würden sich jetzt weiter durchlavieren. Du wirst es nicht machen. Nimm dir einen Anwalt, lass dich ordentlich beraten und vielleicht können wir nochmal miteinander telefonieren. Das würde mich sehr interessieren. Das auf jeden Fall, ja. Gut, Tim, dann verbleiben wir mal so. Du machst einen Anwaltstermin und vielleicht in ein paar Wochen sprechen wir doch mal miteinander. Genau, alles gleich. Danke, Dom. Sehr gerne. Alles Gute, Tim. Schöne Nacht. Tschüss, ciao. Tschüss. Das war der Tim und hier ist die Anne. Anne ist 67. Guten Morgen, Anne. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Anne, guten Morgen. Um was guten geht's? Guten Morgen, ja. Ich verpasse auch fast keine Sendung, weil ich eine Nachteule bin. Aber was mich jetzt umtreibt und ich wollte schon öfter anrufen zu diesem Thema und zwar aktive Sterbehilfe und jetzt höre ich das von Belgien und kriege bald einen Koller und denke, das kann nicht wahr sein. Das ist heute sehr aktuell. Das belgische Parlament hat die aktive Sterbehilfe für Kinder als erstes Land in der Welt geschlossen. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe gedacht, ich spring aus dem Anzug. Warum empört dich das so? Das empört mich, weil wir nicht mehr im Mittelalter sind, zum Beispiel. Und heute muss keiner mehr Schmerzen aushalten. Wir haben so gute Hospize, wir haben Schmerzmittel, Schmerzambulanzen. Also auch in den schlimmsten Krankheiten muss man heute keine Schmerzen mehr aushalten. Da muss ich dir leider aufgrund meines Engagements, meiner Nähe zur Palliativmedizin widersprechen. Ich weiß nicht, wie weit du mit den... Ich kenne mich da sehr aus. Ich habe selbst im Krankenhaus gearbeitet, in der Röntgenabteilung. Okay. Also ich komme aus dem Medizinischen. Ich habe fünf Verwandte verloren, die Krebs hatten, die zu Hause gestorben sind, die ich auch teilweise gepflegt habe. Meinen Mann habe ich alleine gepflegt. Mhm. Der hat uns ausgemacht, Schmerzen, das merkt man, wenn ein Mensch Schmerzen hat. Mhm. Und dann muss man es erhöhen und selbst wenn dann das Bewusstsein nicht mehr so stark da ist. Aber ich finde... Vielleicht gestattest du mir kurz zu sagen, ja. Das wird dir jeder Palliativmediziner bestätigen, dass es gerade bei Tumorerkrankungen derartig schlimme Krankheitsverläufe gibt, dass kein Schmerzmittel mehr wirkt. Und das ist dann der Punkt, wo auch Erwachsene nach Sterbehilfe rufen, unter anderem. Es gibt in der Palliativmedizin die Möglichkeit der palliativmedizinischen Sedierung. Mhm. Das ist dann quasi ein in Narkose legen des Patienten. Ja. Dann erwidere ich immer den Palliativmedizinern, was macht ihr da? Ihr verlängert nicht das Leben des Menschen durch die Narkose, ihr verlängert das Sterben des Menschen. Aber wir wollten ja eigentlich über die Kinder sprechen. Ja, also ich sehe das in beiden Fällen ganz schlimm. Es gab ja auch da... Frauen, die gesagt haben, also ich habe mein Kind bis zum Schluss begleitet und ich glaube, dass bei Babys soll es ja nicht sein. Bei Babys nicht, aber... Ja, aber die haben ja dann auch die Schmerzen. Wo zieht man dann die Grenze? Und dann auf einmal sind es Kinder, die nicht mehr leben möchten, weil sie behindert sind. Ich finde, nee, so einfach geht das. Die Türen werden da aufgemacht. Ja, da muss man jetzt korrekterweise sagen, also die Regeln sind sehr streng. Das Kind muss in einem Endstadium einer tödlichen Erkrankung sein, wie auch ein Erwachsener. Ja, klar. Es müssen die Eltern müssen diesen Wunsch haben und die Zustimmung geben. Es müssen zwei Ärzte zustimmen und ein Psychiater oder Psychologe. Und jetzt kommt der Punkt, den ich auch bei aller Befürwortung der aktiven Sterbehilfe auch etwas schwierig finde. Das Kind muss den Wunsch äußern. Das kann ich mir nach meiner Erfahrung mit sterbenden Kindern bei, sagen wir mal, 10, 11, 12, 13-Jährigen sehr gut vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen bei einem 5, 6, 7-Jährigen. Und wo soll da dann die Grenze sein? Und ich glaube, diese Krankheit und das Ganze ist ja sowieso schon ein Ausnahmezustand. Und ich glaube, ich bin da sehr, sehr gespalten. Und ich meine, es gibt auch Ärzte, die sagen, man man kann eben diese Schmerzen doch noch behandeln. Ja, das gibt immer Ärzte, die das sagen, und dann findest du auch sehr viele, die das nicht sagen, und viele Patienten. Ich habe ja hier nur auch schon mit vielen gesprochen, die auch den Wunsch. Ja, du kennst es ja, ja. Ja, heute Abend lief, ich weiß nicht auf welchem Kanal, ich habe ein kurzes Interview mit einer Mutter aus Belgien gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Die fast weinte, dass jetzt dieses Gesetz durchgekommen ist. Ja. Weil ihr Kind so schrecklich hat leiden müssen, und sie hätte das gerne in Anspruch genommen, wenn es schon möglich gewesen wäre. Das bewegt einen ja schon, wenn man das sieht. Natürlich, das bewegt mich auch, aber ich denke, wo wird da eine Grenze gezogen? Was, es passt eigentlich auch zu unserer Gesellschaft. Also man kann das nicht mehr zulassen. Ich leide auch darunter, gerade bei Kindern, das ist immer ganz schlimm, auch wenn die Unfälle haben und Schmerzen haben, also wenn Kinder Schmerzen haben, das ist immer ganz ganz schlimm, aber ich auch Erwachsene natürlich, hat man auch an Krebs sterben sehen, der fürchterliche Schmerzen hat, wo es erhöht haben, und man merkt, dass sie dann auch ruhiger werden, und ich denke, es geht dann auch durch die Schmerzmittel alleine schon schneller. Das ist so, das ist definitiv so. Es geht auch schneller durch die palliativmedizinische Behandlung. Genau. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Und ich habe es zu Hause, er wollte mich gerne und hat mich gefragt, ich habe es gekonnt, es war sehr schwer, es ist auch sehr nachhaltig, wenn man das erlebt hat, gerade bei Menschen, die man liebt. Auch bei meiner Mutter, also ich und bei meiner Schwester, und mein Bruder ist Gott sei Dank ein Herztod gehabt, finde ich sehr sympathisch, wünsche ich mir auch lieber, wenn man selber bei Sterbenden sehr viel dabei war. Würdest du denn, also auf Erwachsene bezogen, die aktive Sterbehilfe für legalisiert gerne sehen? Nein. Auch nicht? Nein. Das ist, passt so dazu, die meisten Frauen wollen heute auch keine normale Geburt mehr, sondern Kaiserschnitt. Zack, Kind wird geholt, Schnitt. Das Ende wird zu schrecklich, zack, wird eine Spritze gegeben. Nee, so einfach ist es ja nicht. Ja. Nein, so einfach ist es ja wirklich ich nicht. Ich finde schon. Auch da sind ja die Kriterien beim assistierten Suizid, also bei der Hilfe der Selbsttötung, sind ja sehr, sehr streng in der Schweiz, und so würde ich es auch gerne in Deutschland sehen. Ich sage ja immer, du weißt ja, dass ich ein Befürworter bin. Ja. Dass ich letztendlich auf mein Selbstbestimmungsrecht als Erwachsener poche und sage, ich möchte diese Größe, vielleicht ist das die größte Entscheidung in meinem Leben, die möchte ich selbst in der Hand haben. Aber ich weiß, da gibt es zwei ganz klare Meinungsebenen, und solange man vernünftig miteinander redet, ist das ja gut. Finde ich auch. Ich möchte auch keinen darin missionieren. Nur ich habe es gesehen, also ich habe auch mit meinem Mann darüber sprechen können, und der sagte, nein, ich möchte nur keine Schmerzen haben, da achte bitte drauf. Mhm. Aber ich hätte ihn nicht vorher, also auch aussichtslos, und ich hätte ihm nicht vorher das geben können. Also er wollte es nicht, so sag ich mal. Nochmal auf die Kinder zurückzukommen. Ja. Das habe ich heute nirgendwo so richtig lesen können. Ich vermute, morgen sind die Zeitungen ausführlicher damit voll. Wie man das bei diesen ganz jungen Kindern ergründen will, das ist mir noch ein Rätsel. Ja, also denn Kinder wollen auch so manchmal nicht mehr leben, wenn sie missbraucht worden sind. Und ich glaube, sie wissen nicht wirklich, was dahinter steckt. Diese Schmerzen sind ganz schrecklich und diese Krankheiten. Aber das passt auch nicht zusammen, Domian, finde ich, wenn die dann so Babys holen, diese ganz, ganz Winzlinge, die sie dann am Leben erhalten, mit allem Möglichen, wo ich sage, meine Güte, diese kleinen Würmchen, die dann hinterher Behinderungen haben, das finde ich, das passt nicht zusammen. Das passt einfach nicht zusammen. Ich habe nicht sehr viel Erfahrung mit sterbenden Kindern, nur ein bisschen. Und da ist meine Erfahrung, dass die so ab 10, 11, 12 sind, dass die kaum Angst vor dem Tod haben. Richtig. Und die trösten noch die Eltern. Ja, genau, also ich habe das in der Kinderhospiz erlebt. Und die formulieren das auch fast schon rührend. Die sagen, ich will sterben, und die sagen, ich will zu Oma und Opa, oder ich will zu den Engeln, oder ich will zu den Sternen. Sternkind werden. Genau, sowas. Ja. Also das ist ein ernstes Thema, über das man sicher in Deutschland auch noch viel reden wird. Belgien ist ja weltweit, ist das allererste Land auf der... Enorm, dass Belgien damit anfängt. Ja, in Niederlanden geht es auch, aber erst ab 12 Jahren. Ja, da sind die viel offener. Also ich bin froh, dass es bei uns noch nicht so ist, weil das sind noch so viele Fragen offen. Und wie gesagt, es passt irgendwie so zu unserer jetzigen Zeit, sag ich mal. Ich bin auch ein Gegner, dass man zum Beispiel Kitas unter 3 Jahre, also kein Primat oder Säugetier wird sein Kind so früh abgeben. Also ich bin jetzt schon unter 2 Jahre, denn das bringt. Die sollen den Frauen Möglichkeit geben, hinterher wieder in den Beruf zu kommen. Das ist die Angst, so. Unser Karriereknick. Ich möchte gerne, Anne, deinen Anruf zum Anlass nehmen, mein Publikum zu fragen, was denkt ihr über diese aktive Sterbehilfe für Kinder? Da können wir heute drüber reden. Wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit oder gerne auch morgen. Also meldet euch unter der Nummer oder per Mail. Liebe Anne, danke für deine Meinungsäußerung und dir alles Gute. Ja. Ach, noch was. Ich hätte gerne ein Autogramm. Und zwar für mein Buch, das möchte ich gerne reinlegen, was ich von dir habe, Interview mit dem Tod. Sehr gerne. Weil das interessiert mich, das Thema Tod, genau, wie es dich auch so interessiert. Dann rufen wir dich gleich an wegen der Anschrift. Gut. Tschüss, danke. Anne. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 1:30 haben wir. Und wir machen weiter mit dem Harald. Und Harald ist 35. Guten Morgen. Ja, morgen, Jürgen. Schönen guten Morgen, Harald. Um was geht's bei dir? Ja, mein Thema ist halt der Dämon in mir. Der Dämon in dir? Im übertragenen Sinne? Ne, ich meine das also wortwörtlich. Also du meinst, dass du von einem Dämon besessen bist? Ja. Vom Teufel? Also es fing halt alles irgendwie 2004 fing das halt alles an. Also ich muss erstmal noch weiter vorholen. Also ich bin halt 99 so in die Gothic-Szene reingekommen. Ja. Und hab mir dann aus dem Film Das Versteck von Dean Koontz, also es ist halt ein Buch und da gab es halt auch einen Film und da habe ich mir halt diesen Namen dann ausgesucht, Basago. Aber ich wusste halt nicht, dass das ein Name von Anton LaVey ist, den er erfunden hat oder also den es da gab. Also Anton LaVey hat halt diesen Namen Basago halt da ins Leben gerufen. Ne? Und Basago ist halt ein Dämonenname und ich habe mir dann halt, war dann oft in Würzburg unterwegs und habe mich da dann auch als Basago ausgegeben. Basago? Und so und, Basago? Basago. Basago, ja. Okay. Und dann 2004 habe ich halt jemanden bin ich halt mehr so in die Esoterik-Szene reingekommen, weil ich halt jemanden kennengelernt habe, der Reiki gemacht hat. Und dann haben die halt mit 8 Leuten halt so eine Dämonenaustreibung mit mir gemacht. Also sie hat dann zu mir gesagt, Darf ich kurz fragen, Harald, wieso hat die eine Dämonenaustreibung mit dir gemacht? War dir das da schon klar, dass du den hast? Also sie hat halt zu mir gesagt, irgendwie du hast einen Dämon in dir, aber ich kenne da Leute irgendwie, die können halt eine Austreibung mit dir machen. Ach so, da hattest du noch gar nichts gemerkt von dem Dämon. Nein, aber sie hat das halt gesagt, ne? Ich sehe das in deinen Augen, du hast einen Dämon in dir, ne? Das ist ja schon krass, hör mal. Okay, dann hast du es mitgemacht. Was haben die mit dir gemacht? Mit 8 Leuten haben die dann halt so verschiedene Sachen an mir eingeflüstert, irgendwie du Dämon, sag deinen Namen und dann habe ich halt den Namen Basago gesagt und habe halt ganz laut geschrien und so und dann meinen die halt Dämon, fahr aus, weg mit dir Dämon und so und die standen halt mit 8 Leuten und diese Britsche drumherum, ne? Sehr heftig, sehr krass ist das. Da glaubt man ja selbst, dass man einen Dämon hat, wenn man in eine solche Szene reinkommt. Aber das war dann halt irgendwie so, irgendwie, dass seitdem ging das eigentlich richtig los mit den Gedanken. Also wie meinst du denn diesen Dämon in dir zu merken? Also indem ich halt auch irgendwie Gewaltfantasien habe, irgendwie meiner Freundin gegenüber irgendwie mit dem Messer irgendwie zuzustechen oder irgendwie so andere Fantasien, irgendwie ihr mit der Zigarette irgendwie die Augen mit einer Zigarette ins Auge rein, irgendwie das Auge auszubrennen. Hast du ich gehe davon aus, dass du diese schlimmen Sachen noch nicht gemacht hast, aber hast du ansatzweise schon irgendwas Schlimmes gemacht? Das sind halt Gedanken, aber diese Gedanken, die quälen mich halt total, weil ich halt wirklich Angst habe, irgendwie einem anderen Menschen was anzutun oder. Ja. Aber du hast definitiv noch nichts getan. Nein. Also diese Gedanken mit den Zigaretten, mit der Gewaltfantasie der Freundin gegenüber, gibt es noch eine Fantasie? Ja, halt schlimme Sachen zu rufen anderen Menschen gegenüber, die zu entwürdigen, weil vielleicht ist das irgendwie auch, weil ich früher selbst oft entwürdigt wurde, so dass ich dann andere Menschen beleidige. Also das sind dann so spöttische Sätze, die dann in mir hochkommen. Also aber meistens unterdrücke ich das dann halt oder schluck das dann runter. Ne? Beleidigende, spöttische Sachen. Ja. Ja. Ich frag das jetzt nochmal. Bist du wirklich davon überzeugt, dass in dir ein Dämon lebt? Oder zweifelst du? Weil manchmal meine Augen auch so, dass sie dann irgendwie so ein bisschen, dass ich dann so ein Flackern in den Augen habe, ne? Also dass ich dann, dass meine Augen dann halt so flackern, so ganz komisch. Also soll ich dir spontan mal was sagen? Spontan sage ich dir, ich glaube, man hat dir das damals in einer ziemlich bescheuerten Art und Weise eingeredet. Und wenn man das in solcher Form suggeriert bekommt von außen, und man empfänglich ist für so eine Thematik, kann man das nach einer gewissen Zeit selbst glauben und das führt zu einer seelisch-psychischen Verzerrung oder Störung. Mhm. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich sag's dir so, aufgrund dessen, was du mir gerade erzählt hast, ich glaube, du solltest ganz schnell und ganz dringend zu einem Psychiater oder Psychologen gehen, damit der dich zuerst mal richtig abklopft. Vielleicht ist es ein Krankheitsbild für eine bestimmte psychiatrische Erkrankung und man kann dir relativ schnell von außen helfen. Und dann hat das mit Dämonen und dem ganzen Quatsch gar nichts zu tun. Dann hast du eine Erkrankung und die kann man heilen und dann ist es wieder gut nach einer gewissen Zeit. Also beim Psychiater bin ich ja schon, aber der sagt halt irgendwie, das ist Schizophrenie, da kann man nichts machen, ne? Diese Gedanken, die gehören dazu, aber ich kann halt... Weil ich kann halt mit dieser Art der Gedanken nicht so gut leben, weil das schränkt halt meine ganze Lebensqualität ein. Moment mal, der Psychiater sagt, das ist Schizophrenie und da kann man nichts machen. An diesen Gedanken könnte man nichts machen. Ich müsste halt mit diesen Gedanken halt sozusagen lernen umzugehen und hat er mit dir denn was gemacht? Hat er dir Medikamente aufgeschrieben? Ja, also ich kriege einmal im Monat so eine Spritze, also Risperdal heißt das, ne? Also Risperdal, also es ist halt gegen psychotische Zustände ist das, soll das halt sein, ne? Ja, das kann ich nicht beurteilen, da ich kein Arzt bin. Hast du das Gefühl, bei diesem Psychiater gut aufgehoben zu sein? Einigermaßen, aber mit den Gedanken kann er mir ja nicht helfen und ich wünsche mir halt, dass diese Gedanken irgendwie... Genau, so, das ist für mich ja schon ein Argument, dass du dich nicht gut aufgehoben fühlst. Du musst zu jemandem, der dich wirklich ernst nimmt, der dir das erklärt, der dich... vielleicht auch gesprächstherapeutisch behandelt und auch medikamentös behandelt. Ich rate dir dringend, dem Psychiater, den Therapeuten zu wechseln. Denn wenn man sowas denkt über sich selbst und daran auch glaubt, ich glaube, das ist sehr, sehr belastend und macht dein Leben kaputt. Oder? Ich habe einige Mitchristen irgendwie, also ich bin dann halt 2006 Christ geworden und da haben die dann halt auch schon zwei oder dreimal für mich gebetet, also dass der Dämon halt raus, also oder dass wenn das Dämonisches in mir drin ist, dass es halt verschwinden muss, ne? Und weil ich habe immer irgendwie noch das Gefühl, dass da irgendwas in mir drin ist, also ja. Irgendwas Fremdes halt, ne? Oder irgendwas, was da nicht reingehört, ne? In welcher Kirche bist du? In welcher christlichen Vereinigung? Also in der evangelischen Gemeinde, also. Und die haben auch gesagt, wir beten, damit der Dämon verschwindet. Haben die das so gesagt? Ich habe denen halt meine ganze Geschichte erzählt, auch dass ich in der Gothic-Szene drin war und auch dass ich mich mit solchen Mächten eingelassen habe und dann haben die halt ein paar Mal für mich gebetet auch. Also dass das halt, ist das eine freie, also, dass, ist das eine freie evangelische Gemeinde oder die, ja. Die Amtskirche? Eine freie, okay, verstehe. Da tickt man dann noch ein bisschen anders als in der Amtskirche. Wem hast du außer deinen Freunden in der Gemeinde, wem hast du es noch erzählt? Ja, meiner Freundin und die sagt halt auch irgendwie, vielleicht kannst du ja nochmal irgendwie jemanden finden, der so eine Austreibung richtig macht, also dass es dann endgültig dann Achso, ihr habt ernsthaft den Gedanken, eine regelrechte Teufelsaustreibung zu machen. Den Gedanken gibt es. Also bei mir halt auf jeden Fall. Also ich würde mir das halt wünschen, also weil ich halt echt glaube, dass da auf jeden Fall noch was da ist bei mir, so ein Dämon und oder was Dämonisches und Harald, auch da möchte ich wirklich dich sehr, sehr vorwarnen. Ich habe große Sorge, wenn du dich in solche Kreise begibst und eine regelrechte klassische Teufelsaustreibung über dich ergehen lässt, dass es dir noch schlechter geht als vorher. Ich halte das in den meisten Fällen wirklich für absoluten Quatsch. Also glaubst du nicht, dass es sowas wie Dämonen gibt, oder? Nein, in dieser Form auf keinen Fall. Ich glaube, dass es zu 98% psychiatrische, seelische Erkrankungen sind. Und das muss erst alles richtig abgeklopft werden. Wenn alles von Ärzten beurteilt worden ist und es dir immer noch schlecht geht, dann kann man vielleicht mal in einer anderen Richtung spekulieren. Aber ich würde mich da gar nicht drauf einlassen. Hat deine Freundin eigentlich Angst vor dir, dass du das vielleicht doch mal tun könntest, was du da denkst? Ich rede da mit ihr ganz offen drüber und sie hat dann halt, hat jetzt schon ein paar Mal zu mir gesagt, irgendwie, dass ich so ein lieber Mensch bin, ne? Dass sie nicht glaubt, dass ich sowas jemals tun würde, ne? Mhm. Aber ich habe dann schon manchmal so irgendwie den Gedanken, wie wenn ich dann in der Küche bin und wir dann irgendwie Gemüse zusammenschneiden irgendwie und dann habe ich das Messer in der Hand und dann kommen wieder solche Gedanken und so und dann muss ich halt jedes Mal irgendwie, muss ich dagegen steuern, also gegen meine eigenen Gedanken. Ne? Hast du das so klar auch dem Psychiater erklärt und erzählt? Ja. Ja, aber er meinte dann halt irgendwie, wenn einmal was passiert oder so, dann kann es sein, dass die für immer, dass du für immer in der Psychiatrie gehst, hat er mir dann so gesagt, also noch mehr so ein bisschen Angst gemacht halt, ne? Also. Ja, also mein ganzes Bauchgefühl schreit nur, so geht zu einem anderen Psychologen oder zu einem anderen Psychiater. Harald, bitte keine Teufelsaustreibung. Lass dir den ganzen Quatsch nicht einreden. Ich bin fast hundertprozentig sicher, dass du keinen Dämon hast, dass du einfach nur ein seelisches, psychisches Problem hast. Und das ist gar nicht schlimm, das haben viele Menschen und das kann man behandeln. Wir werden dich jetzt zurückrufen. Du kriegst von uns noch eine gute Beratung, wo, wie, was du alles, was du alles tun könntest. Bitte geh erstmal diesen Weg. Dieser Weg ist noch lange nicht ausgeschöpft durch diesen einen, wie ich glaube, finde, recht merkwürdigen Psychiater, bei dem du da bist. Ja. Ja. Harald, dann wird dich jetzt gleich mein Psychologe, der Peter, anrufen. Alles Weitere mit ihm. Okay, alles klar. Danke, Jürgen. Wünsche alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Um 1.40 Uhr geht's weiter mit Marco. Und der Marco ist 45 Jahre. Guten Morgen, Marco. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Marco. Grüße dich. Um was geht's? Ja, bei mir geht's um ein Thema, das jetzt wohl in dieser Weise noch nicht angesprochen worden ist. Und zwar habe ich das Problem, dass meine Frau mich vor knapp einem halben Jahr jetzt verlassen hat. Sie psychisch krank ist. Mhm. Und um das Ganze mal ein bisschen ausholen, es geht mir hauptsächlich darum jetzt im Moment, dass ich einfach das Problem habe, dass ich in einer Zwickmühle mit meinen eigenen Kindern bin. Lass mich noch kurz ein paar Fakten fragen. Wie lange warst du mit deiner Frau zusammen? Geheiratet haben wir 2003, das heißt, wir sind jetzt seit 11 Jahren verheiratet. Ja. Die erste Tochter kam dann 2003 und mein Sohn kam 2005 auf die Welt. Mhm. Und gerade bei meinem Sohn war es dann so, dass der von Anfang an Babyneurodermitis hatte, das später sich zu einer etwas stärkeren Hauterkrankung ausprägte. Mhm. Und von dem aus er von Kinderarzt zu Kinderarzt, Krankenhaus zu Krankenhaus ist. Ja. Was ich bis zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, war, dass meine Frau psychisch krank ist. Was für eine psychische Erkrankung hat sie? Die Krankheit selber nennt sich Münchhausen-Stellvertreter-Proxy-Syndrom. Ich verstehe. Ja, so in der Art. Ich ahne, das sind Menschen, die vorgeben, dass ihre Kinder krank sind, aber die Kinder sind gar nicht krank. Ist das richtig, sowas? Um als gute Mutter dazustehen. Das heißt, euer Kind hatte gar nicht diese Erkrankung? Diese Hauterkrankung war schon da. Inwieweit die jetzt von der Ausprägung her nachträglich behandelt worden ist, das weiß ich nicht. Was ich allerdings mitbekommen habe, ist, dass meine Frau von Krankenhaus zu Krankenhaus gewandert ist. Mhm. Und so nach circa einem Jahr ungefähr war sie dann in der Haunischen Kinderklinik in München, mhm, wo dann die Ärzte und das Pflegepersonal Auffälligkeiten feststellten, mhm, die einfach nicht zusammenpassten mit dem, was sie behandelt haben, mhm, und dem Verhalten von meinem Sohn. Ich habe mal darüber gelesen, da gibt es ganz schreckliche Sachen, dass die Mütter die Kinder vorher fast ersticken und sie dann zum Arzt schnell tragen oder bevor der Arzt kommt und dann so tun, als wäre das Kind fürchterlich krank. Eine erschreckende Verhaltenserkrankung von ich weiß nicht, ob das Männer auch haben, aber ich habe es nur von Frauen gelesen, keine Ahnung. Ja, es soll es in vereinzelten Fällen, ganz seltenen Fällen auch bei Männern geben, aber die meisten sind eben die Damen, die Frauen, die Mütter. Mhm. Und die Kinder, wo leben jetzt die beiden Kinder? Das ist jetzt das Problem. Meine Frau hat sich getrennt und die leben jetzt bei meiner Frau. Und ich habe... Lass mich noch kurz fragen. Diese Krankheit ist diagnostiziert bei ihr. Ja, also das heißt, ich kann ja mal chronologisch kurz weitergehen. Es ging dann so weiter, dass die Ärzte das dort festgestellt haben, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und die haben dann versucht, mich zu informieren, haben es aber sich sehr stark zurückgehalten, sind dann gleich ans Jugendamt. Und dann nach dem Druck von mir, dass wir die Klinik verlassen haben, weil ich wusste ja nicht, um was es geht. Mhm. Ich habe eigentlich gedacht, die wollen meinen Sohn da malträtieren und wegen nichts und gar nichts, habe ich die einfach gezwungen, den rauszunehmen. Circa 4, 5, 6 Wochen später, als meine Frau in die nächste Klinik wollte, war da die Kriminalpolizei da und hat sie abgefangen. Das heißt, sie durfte dann nicht mehr zu meinen Kindern. Mhm. Meine Frau hat mich dann angerufen auf der Arbeit. Ich habe sofort alles stehen und liegen gelassen und bin nach Garmisch-Partenkirchen zu meinen Kindern. Jetzt mache ich einen Vorschlag, Marco, damit wir es zeitlich so hinkriegen. Ja. Du erzählst uns mal jetzt letztendlich, was rausgekommen ist. Moment. Ich erzähle noch ganz kurz, meine Frau hatte dann eine Verhandlung, wo dann eben gesagt worden ist, dass sie meinem Sohn das Knie verdreht hat, mechanisch. Mechanisch, das heißt, sie hat das Kind misshandelt. Sie hat das richtig misshandelt, ja. Das Kind der Junge war wie alt? 1,5 Jahre alt. Und da hat sie das von sich aus das Knie verdreht, das muss man sich mal vorstellen, und ist dann zum Arzt gegangen und hat so getan, als wäre das eine Erkrankung des Kindes. Das ist im Krankenhaus passiert. Sie hat sogar im Krankenhaus gemacht? Im Krankenhaus, während die Schwestern nicht da waren. Und das konnte man ihr das nachweisen letztendlich? Das haben die dann nachweisen können, richtig. Und die haben auch Urinuntersuchungen gemacht, wobei bei den Urinuntersuchungen meine Frau ihr eigenes Blut untergemischt hatte. Ach, die haben den Urin von dem Kind untersuchen wollen und sie hat vorher eben Blut reingetan, damit richtig, das Kind krank wirkt. Genau, und dann hat man natürlich Nierenpunktion gemacht und richtig schlimme Behandlungen. Das ist ja furchtbar für das Kind gewesen. Ja, muss es auch gewesen sein. Zu was ist die Frau verurteilt worden? Ja, aufgrund dessen, dass sie die Tat zugegeben hat, dass ein Professor, ein Rechtsmediziner bei ihr das Münchhausen-Syndrom festgestellt hat, ist sie zu 2 Jahren auf Bewährung rausgekommen. So, jetzt erzähl du mir bitte in Gottes Namen, wieso dürfen diese Kinder oder das eine Kind zumindest, was von ihr offensichtlich misshandelt wurde, warum darf dieses Kind oder warum dürfen überhaupt Kinder bei dieser Frau leben? Ja, beruhigend war ja die ganze Geschichte, dass ich ja als Vater mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun hatte und dass ja ich in der Familie noch da bin. Also wir haben uns ja nicht getrennt und das Jugendamt hat ja gesagt, meine Frau durfte ja 1 Jahr lang nicht alleine mit den Kindern sein. Es musste immer eine Begleitperson da sein, gerade wenn ich beim Arbeiten war. Das war so abgesichert vom Jugendamt aus. Ja, aber warum leben die Kinder heute nicht bei dir? Das frage ich mich auch. Das ist ja ein Skandal, ist das ja. Das ist... Die Kinder, ich habe es nicht mitgerechnet. Wie alt sind die Kinder heute? 8 und 10 Jahre alt. 8 und 10 Jahre. Hältst du es für möglich, dass sie immer noch so Sachen macht? Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass sie die Kinder sehr stark übermuttert. Das hat auch das Jugendamt festgestellt und das sieht man auch am Verhalten, wenn sie heute zur Schule bringt oder sowas. Wie oft siehst du die Kinder? Das ist das nächste Problem. Es ist gerichtlich vereinbart worden, ein Umgangsrecht für mich. Ja, als Vater hat man in Deutschland leider ganz wenig Rechte nur. Ich bin fassungslos, dieser Frau gehört das Sorgerecht entzogen. Ja, das sagen sehr viele, nur das Jugendamt sagt nicht. Das Jugendamt hat zu mir persönlich am Telefon gesagt, solange nichts passiert, ist es okay. Ja, aber es ist doch schon was Schlimmes passiert. Ja, das wissen die. Ich habe sogar mit dem Jugendamtarbeiter gesprochen, der damals bei der Verhandlung das Ganze mitverfolgt hat. Ja, genau. Ja. Und? Und gerade er sagt zu mir, nein, Flog, solange nichts passiert, können wir gar nichts machen. Aber es ist doch was passiert. Ja, habe ich ihn auch gesagt. Soll das Ganze nochmal passieren? Genau, also soll es nochmal passieren? Erst dann? Er hat einfach gemeint, jetzt sind die Kinder schon älter und dieses Münchhausen-Proxy-Syndrom, das würde halt nur gerade bei jungen Müttern mit jungen Kindern. Ich bin fassungslos. Du bist der Vater, du hast dir noch nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Nee. Das heißt, die Kinder könnten bei dir gut und solide, normal aufwachsen. Ja. Hast du denn gerichtliche Schritte eingeleitet? Hast du geklagt? Das ist die Zwickmühle, in der ich jetzt drinne bin. Ich habe jetzt seit September ist ja jetzt diese Trennung in Vollzug und ich kämpfe ja jedes Mal darum, dieses Umgangsrecht aufrechtzuerhalten. Meine Frau. Ich unterbreche dich, sonst vergesse ich das. Du bist seit einem halben Jahr erst getrennt. Was war denn bis vor einem halben Jahr? Hast du da mit dieser Frau noch zusammen gewohnt? Ja, wir haben ja zusammen gelebt und ach so. Wir haben uns mehr oder weniger arrangiert, dass das Vertrauensverhältnis von meiner Seite aus natürlich zerstört war. Das war mir schon klar. Nur ich habe halt immer meine Kinder gesehen, die ihre Mutter auch lieben. Wie hat und sie das sich wollte denn, ich nicht zerstören. Verstehe, okay, das ist ja auch in Ordnung. Wie hat sie sich denn in den letzten Jahren, so nach deiner Einschätzung, du hast ja wahrscheinlich mit sehr wachem Auge dahin geguckt, den Kindern gegenüber verhalten. Ja, sie hat natürlich sehr zurückhaltend. Ne? Also die Beziehung ist immer weiter entfernt gewesen von uns beiden. Wann war eigentlich dieses Gerichtsurteil? Wie lange liegt das zurück? Das war das Gerichtsurteil, wo sie verurteilt wurde. Ja. Das war 2010. Und meine Frau hat genau diese Währungszeit von 3 Jahren abgewartet mit der Trennung. Marco, spätestens da hätte ich diese Frau verlassen. Ja, das haben Freunde zu mir auch gesagt. Dass bei der Gerichtsverhandlung haben sie gesagt, du hast du nicht mal über eine Trennung nachgedacht. Und er hat gesagt, natürlich habe ich drüber nachgedacht. Aber wenn ich in die Augen meiner Kinder sehe, die ihre Mutter über alles lieben, dann kann ich diese Trennung nicht vollziehen. So. Da tue ich meinen eigenen Kindern weh. Jetzt hab ich dich gerade unterbrochen. Du wolltest erklären, wie jetzt die Situation ist, nachdem ich dich gefragt habe, warum klagst du oder klagst du? Wie ist die Lage? Die Lage momentan ist so, dass ein Umgangsrecht gerichtlich vereinbart worden ist, was sie aber nicht einhält. Das heißt, ich habe 2 Tage alle 2 Wochen am Samstag, Sonntag die Kinder. Mhm. Allerdings nicht über Nacht, das wollen sie nicht. Warum nicht? Dafür aber jeden Freitag noch zusätzlich. Nur meine Frau guckt natürlich genau, dass an diesen Tagen immer irgendwas geplant ist. Das heißt, ich bekomme meine Kinder entweder gar nicht am Wochenende zu sehen oder nur mal so für ein paar Minuten oder eine Stunde. Aber hast du doch gut was in der Hand gegen sie. Ja, ich habe das dem Jugendamt, ich schreibe ja jedes Mal einen Bericht über das ganze Verhalten von meiner Frau, von das Kind, von den Kindern, wie sie sich gegen mir gegenüber verhalten, wie das Verhältnis zum Vater immer schlechter wird aufgrund der Beeinflussung meiner Frau. Nur das Jugendamt interessiert es null. Und ich stecke halt einfach in der Zwickmühle, soll ich jetzt wirklich meine Frau so dermaßen angreifen, dass ich den Kindern am Schluss die Mama vielleicht eventuell ganz wegnehme, weil es gibt bei dieser Bewährung... Finde ich schon. Sie bekommen halt auch eine Auflage, nämlich, dass sie eine psychologische Therapie machen soll. Und die hat sie bis heute auch nicht gemacht. Marco, wenn das meine Kinder wären, würde ich Tag und Nacht dafür kämpfen, dass sie von der Frau wegkommen. Ich wäre immer in Sorge, dass sie doch wieder irgendetwas anstellt. Sie hat eine Erkrankung. Sie hat schlimme Sachen gemacht, die ich ihr nie verzeihen würde, wenn das meine Kinder wären. Ich würde Gott und die Welt in Bewegung setzen und für meine Kinder kämpfen. Mach es. Finde ich, das sage ich dir ganz subjektiv, ich habe keine Kinder, aber wenn ich mich da hineinversetze, ich würde alles für die tun. Alles. Also ich habe ja schon lass mich noch was fragen. Du hast gerade gesagt, die dürfen nicht bei dir übernachten. Warum nicht? Weil die Kinder wollen nicht bei mir übernachten. Die wollen nicht? Weil die Mama ihr den Kindern einredet, hier erstmal den Hass zum Papa zeigen. Zeigt sie den Kindern ganz deutlich, dass sie also jetzt nicht, hasst sie ja total. Sie beleidigt mich auch förmlich und sehr schlimm teilweise. Mhm. Ja. Und das kriegen meine Kinder natürlich mit und sitzen jetzt auch in dieser Zwickmühle, weil eigentlich lieben sie mich über alles. Mhm. Genauso lieben sie aber auch die Mama. Und die Mama, das ist halt die Hauptbezugsperson, die sie gerade haben. Und deswegen halten sie natürlich jetzt viel mehr zur Mama und machen alles, was die Mama sagt. Und die Mama sagt, du, ich verkrafte das nicht, wenn ihr über Nacht weg seid. Dann sagen die Kinder natürlich hier, Papa, wir wollen nicht bei dir übernachten. Also sie erpresst die Kinder seelisch quasi. Ja. Genau. Mhm. Ich kann, bitte missverstehe meinen Rat nicht als juristischen Rat oder so, sondern als ganz emotionalen Rat eines Mannes, der auch Vater sein könnte. Hast du denn einen Anwalt an deiner Seite? Ja, ich habe einen Anwalt, der aber ein bisschen einschläferig ist. Ich habe jetzt noch einen zweiten Anwalt geholt von einer Freundin, die meint, der wäre also wirklich sehr stark. Und ja, lass dich von dem ich lebe halt einfach in dieser Zwickmühle. Was tue ich meinen Kindern an, wenn ich denen jetzt die Mama wegnehme? Das will ich halt einfach nicht. Andererseits muss man auch fragen, was tust du den Kindern an, wenn du sie gänzlich bei der Mama belässt? Nach all dem, das ist die andere Sache. Ja, das ist die andere Sache. Ja. Nein, okay. ich würde kämpfen. Ich würde kämpfen tue ich schon die ganze Zeit. Ja, ich bin mittlerweile auch arbeitslos und Also, jetzt natürlich auch an der Front jetzt wieder. Lass dich nochmal ausgiebig von dem neuen Anwalt beraten. Und was die moralisch-emotionale Seite anbelangt, möchte ich dir gerne auch noch die Meinung von meinem Psychologen anbieten. Zwei Meinungen sind besser für dich als nur eine. Also ich habe vor zwei Tagen deine Sendung auch schon verfolgt. Da waren ja zwei Damen drinne, die hatten ja auch Kinder, wo allerdings bei ihrem Vater leben. Ich habe das fast schockiert, ich habe das gar nicht glauben können, dass es sowas gibt, weil ich kenne es eigentlich nur andersrum. Ja, in der Regel kennt man es andersrum, aber es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo es auch dann so ist. So, lieber Marco, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Der Peter ruft dich gleich an. Ist in Ordnung. Tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ich habe ja vorhin, ihr Lieben, euch gefragt, was ihr zu der belgischen Entscheidung sagt, dass auch aktive Sterbehilfe an Kindern ausgeführt werden darf, unter natürlich strengsten gesetzlichen Regelungen, auf der Basis strenger gesetzlicher Regelungen. Wir werden das heute wahrscheinlich gar nicht mehr groß vertiefen können, aber gerne für morgen könnt ihr euch anmelden per Mail. Ich würde in dem Zusammenhang auch gerne mit Eltern oder mit einem Vater, einer Mutter sprechen, der oder die schon ein Kind verloren haben aufgrund einer schweren Erkrankung, die vielleicht auch schon einen langen Leidensweg mit einem Kind zusammen gegangen sind. Und wie seht ihr das auf der Grundlage eurer Erfahrungen? So, hier ist Basti. Basti ist 30. Guten Morgen, Basti. Ja, morgen, Domian. Ich grüße dich. Hallo, Basti. Ich bin richtig geschockt, also... weil ich da gehört habe mit Belgien, dass die in Belgien hingegangen sind und die Sterbehilfe für Kinder genehmigt haben. Warum bist du geschockt? Ja, weil ich kenn's nicht, weil ein Kind mit 12 Jahren selber zu entscheiden zu lassen, ob es sterben soll oder ob es weiterleben möchte, weiß ich nicht. Wobei, gerade wo du 12 Jahre sagst, ich glaube, dass man im Alter von 12 Jahren schon etwas über sich sagen kann. Ja. Mit 7, mit 6, wo weniger, aber mit 12 kann man das schon. Ja. Wir wollen, das ist ein Thema, was sehr emotionalisiert, und wir wollen das versuchen, sehr sachlich zu halten. Es ist nicht so, dass die belgischen Nachbarn ihre Kinder jetzt reihenweise umbringen wollen, wenn die mal ein bisschen krank sind. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass es Kinder wirklich in einer absoluten Endphase einer schwersten Erkrankung sind und man ihnen vielleicht 1, 2, 3, 4 Wochen Leid noch ersparen will. Darum geht es. Also deine Meinung ist da ganz klar, du würdest es nicht befürworten wollen. Ich sag mal so, weil ich habe jetzt Anfang letzten Jahres meinen Opa verloren. Mhm. Da mussten die eben halt die Geräte abschalten. Mhm. Und Nierenversagen und alles gehabt und alles Mögliche. Mhm. Ich habe jetzt einen Tumor gehabt. Auch mit Chemo und alles, ja, ja. Ach, du bist selbst Krebs erkrankt? Ja, ja. Was für einen Krebs hast du? Ich hatte, ja, Anfang Magen-Darm-Krebs. Mit 30 Jahren? Ja. Ja. Mhm. Und Chemo gehabt. Mhm. Ja, und jetzt nächste Woche ist die letzte zum Glück, die letzte Sitzung. Und wie geht's dir zurzeit? Abgemagert. Ja. Und du bist Haare so ausgefallen. Ja, du bist so jung, wie du warst ja wahrscheinlich nicht bei einer regulären Darmspiegelung vorsorglich. Wie hast du es gemerkt? Nee. Also gemerkt habe ich durch starke Magenschmerzen und ja. Mhm. Und wie ist deine Prognose? Ja, ich hoffe mal, dass ich durchkomme. Ja. Ansonsten, wenn der Arzt mir sagen würde, so, ich hätte nicht mehr lange zu leben, wo dann würde ich meine letzten, weiß ich nicht, Freunde, Ziele noch verfolgen. Und dann würde ich mir wahrscheinlich dann so am letzten Tag, wenn ich wüsste, ich würde sterben, würde ich mir noch eine Flasche Whisky holen, würde eine Zigarre dabei rauchen und würde ja so die letzten Stunden noch würde ich dann verstreichen lassen, würde ich mir doch den Sonnenuntergang angucken und dann würde ich einschlafen. Ja. Heißt das, dass du aktive Sterbehilfe selbst in Anspruch nehmen würdest wollen? Nee, gar nicht. Das nicht. Aber dann weißt du ja nicht, wann deine letzte Stunde gekommen ist. Dann kann man das ja nicht so schön zelebrieren, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist ja das Dilemma. Nee. Ja, wie gesagt, ich hätte Angst davor, dieses in Anspruch zu nehmen, ganz klar. Vor was hättest du da Angst? Ich wüsste nicht, wie es auf mich reagieren würde, wenn ich mir so die letzte, ja, wenn ich so einen Cocktail da nehmen würde. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe es mit meinem Gewissen irgendwie vereinbaren könnte. Mhm. Ja, das verstehe ich, das muss man ja auch absolut respektieren. Ich würde es nehmen. Ich könnte das mit meinem Gewissen vereinbaren, aber wenn das jemand nicht kann, ist das natürlich, jeder soll das ja frei entscheiden können. Das ist ja meine Auffassung. Ja. Als du diese Diagnose gestellt bekommen hast, wie hast du da im ersten Moment in deinen jungen Jahren reagiert drauf? Also ich habe da ziemlich, weiß ich nicht, also als wenn man mir den Boden unter den Füßen weggerissen hätte. Mhm. Wie lange liegt die Diagnose jetzt zurück? Die liegt jetzt 5 Monate zurück. Mhm. Und deine Umwelt, wie hat die reagiert, dein Umfeld? Ich habe erstmal so circa 2, 3 Tage habe ich nicht darüber gesprochen. Mhm. Und dann habe ich mir... Hast du eine Beziehung, eine Freundin? Ich habe eine Freundin, ja. Aber der hast es dann noch zwei... Ja. Hast du es gesagt nach 2, 3 Tagen? Ja, ja. Was hat die gesagt? Wie hat die reagiert? Die hat ziemlich geschockt reagiert darauf. Mhm. Weil die weiß ja auch, wie das ist, so, wenn man einen Partner liebt und so. Ja, klar. Basti, ja. Das tut mir jetzt total leid. Ich hätte wirklich gerne mit dir jetzt noch länger gesprochen, aber du hörst, die Sendung ist vorbei. Ja. Ich habe dein Statement auf jeden Fall jetzt zur Kenntnis genommen und das freue mich, dass du das so gesagt hast und dich hier zu Wort gemeldet hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du durch die schlimme Zeit durchkommst. Mach's gut, alles Liebe. Tschüss. Ich noch von gerne, dir. Wir rufen dich nochmal an. Tschüss. Alles klar, ciao. In der Technik heute Nacht Andreas Fulford. Wir sind morgen wieder da. Ein Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.